Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gab am 26. August eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Zurzeit problematisieren die unreinen Kräfte das erfolgreiche Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot in der TVRK auf einem höheren Niveau und bemühen sich darum, die Atmosphäre des Drucks auf die Republik zu schaffen. Die USA und einige Länder, die sich ihnen anschließen, kritisieren diesmaliges Testschießen der ballistischen Rakete der TVRK und am 25. August fand im UN-Sicherheitsrat eine dringliche Beratung statt. Dass die USA und ihre Anhänger das Testschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot der TVRK als Verstoß gegen die sogenannte Resolution bezeichnen und diese Sache im UNO-Sicherheitsrat eingebracht haben, ist eine völlig unverschämte böse Provokation. Die USA führten vor einigen Monaten unter Einsatz von den größten nuklearen strategischen Vermögen in Südkorea die gemeinsamen Militärübungen Kirisolf und Adler 16 durch und befürworteten dabei ganz offen die Eroberung Pyongyangs. Und trotz der einmütigen Kritik und des starken Protests im In- und Ausland halten sie jetzt wiederum eine gemeinsame Militärübung für den nuklearen Präventivschlag gegen die TVRK ab. Durch diesmaliges Testschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot ist es in der Realität bewiesen worden, dass die TVRK in die vorderste Reihe der Militärmächte getreten ist, die zum nuklearen Angriff fähig sind und dass sich nun das Territorium der USA und ihr pazifischer Operationsraum in der Reichweite der Raketen der TVRK befinden, auch wenn die USA es hartnäckig verneinen würden. Doch ihre leichtsinnigen Taten, wie die Kritik am Testschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot der TVRK, würden bloß ihren Selbstuntergang beschleunigen. Der beste Weg dazu, den vernichtenden Schlägen der empörten TVRK auszuweichen, ist es, ihre Würde und Sicherheit nicht mehr zu verletzen und sich vorsichtig und rücksichtsvoll zu benehmen. Wenn die Feinde trotz der ernsten Warnung der TVRK deren Würde und Existenzrechte selbst im geringsten gefährden wollen, wird die TVRK als eine würdevolle Militärmacht alle mächtigen Handlungsmaßnahmen hintereinander ergreifen.